und sie bewegt sich doch. Dass die Sonne stehet und die Erde gehet, weiß jetzt jedermann. Noch vor wenig Jahren hat's der Papst erfahren, dass die Erde geht, geht, geht und die Sonne steht. Galileo musste, weil er's so nur wusste, widerrufen dies. Vor dem Heiligen Vater bat er's ab, dann trat er auf und rief, sie geht, geht, geht und die Sonne steht. Und mit unserem Streiten geht es wie vor Zeiten ebenso noch jetzt. Gilt auch für Verbrechen, was wir heute sprechen, dennoch ist es wahr, wahr, wahr, heut und immer da. Hoffmann von Fallersleben.